letztes Sonnenlicht zerfließt auf deine Haut. Dein warmer Körper bebt, das Schicksal bäumt sich auf. Spürst du den Augenblick, wie er zerfällt im Abendglanz? Der Todeskuss vor meinem Tanz. Komm zu mir, komm zu mir. Dort, wo dein tiefer Schmerz zerschellt. Komm zu mir, komm zu mir. Dort, wo nur Schatten Schönheit zählt. Komm zu mir, komm zu mir. Am Himmel blüht ein neuer Stern. Komm zu mir, komm zu mir. Neige dein Haupt vor deinem Herrn. Das Kind der Nacht erwacht, die Schöpfung ist der Tod. Die neue Schönheit blüht im dunklen Abendrot. Spürst du den Augenblick, wie er dich belebt in tiefer Nacht? Der Todeskuss und Satan lacht. Komm zu mir, komm zu mir.